abgefahren. So bescheiden, wie Freddie von Queen einst im Lied Bicycle Race schrieb: Ich möchte nicht der Präsident der Vereinigten Staaten werden, sondern nur mein Rad besteigen. Sogleich erging es mir. Kein Geld der Welt, kein Mann oder Traumjob hätten mich länger im schönen Frankenland halten können. Zwar habe ich mich gerade erst wieder frisch von ihm einsaugen lassen, doch reichte es mir auch schon wieder. Ich kam von einer 8-monatigen Reise zurück, einmal um den Globus. Als junge, neugierige, aber klar auch naive Frau war ich offen gegenüber den Gefahren, die die Welt so birgt. Ganz klassisch, mit dem Rucksack auf dem Rücken geschnallt, machte ich mich damals von der Provinz, ich rede hier von meiner Heimatstadt Weißenburg, unter anderem auf nach Asien, Australien und in die USA. Mit Bus, Bahn und ja, ich muss gestehen, natürlich auch mit dem Flugzeug. Die gesammelten Eindrücke prägten mich so stark, sodass die Rückkehr nach Deutschland einschneidender wurde, als ich mir das vorgestellt hatte. Selbst der Umzug nach Nürnberg, der wenigstens eine weitere Veränderung darstellen sollte, konnte mich nicht von der Tristesse bewahren. Das Wetter, die zurückgezogenen, wortkargen Franken, die zwar vertraute, aber dennoch harte deutsche Sprache, all das verschlang mich förmlich. Doch ich ahnte bereits, nein, ich wusste es, alles Glück steckt im Wandel. Also auf zu neuen Abenteuern. Das Verlangen, wieder auszubrechen, wurde unaufhaltsam. Der Drang, ungebunden und wie man doch so schön sagt, frei zu sein, die Sehnsucht, meine Sucht nach mehr, wurde täglich größer. Ich wollte nur eines, wieder raus. Nicht irgendwo hin, nein, mein Ziel war gesetzt. Porto. Wortwörtlich, Hafen. Das sollte es diesmal sein. Porto an der Küste des kalten Atlantiks, Surferparadies am Ende Europas. Ja, so stellte ich es mir vor. Braungebrannte Wassersportler, den Wind um die Nase wehen lassen, schweren, dunkelroten Wein an lauen Sommerabenden genießen, der Sprache lauschen. Ich wollte das Leben dort einatmen. Das alles sollte auch erreicht werden, mit wenig Geld und viel Körpereinsatz. Ein Auto hatte ich keines. Fliegen behagte mir lange nicht mehr und öffentlichen Verkehrsmittel, die wollte ich nicht nutzen. Zum Laufen war ich schlicht zu ungeduldig. Klar, da blieb nur eines: strampeln, in die Pedale steigen, bis, ja, bis die Oberschenkel schreien. Und das taten sie. Und zwar bei Zeiten. Kein Wunder bei dem Gestell. Die bunten Sticker aus vergangenen Tagen verliehen dem Radrahmen etwas Punkiges. Die angerostete Kette und die stockende Gangschaltung wahrscheinlich auch. Gut, mag sein. Doch keine Zeit zum Überlegen. Das wird schon. Auf geht's, los geht's. Herkules lässt sich auch in Frankreich richtig und der Sommer wartet nicht. War ich zu sturköpfig? War ich zu eigensinnig, egoistisch oder gar größenwahnsinnig? Diese Gedanken gingen mir oft durch den Kopf beim Abschied von vertrauten Menschen. Doch wie ich bereits erfahren hatte, Schranken baut man sich selbst. Sie beginnen im Kopf. Sie zu sprengen ist ein Akt in unzähligen Teilen. Und so traute ich mich abermals, die vielen Hindernisse inner und außerhalb meiner selbst zu überschreiten. Mal zaghaft, mal mutig, egal, ich tat es. Trotzdem es in Europa keine Grenzen mehr gibt, war es dennoch stets aufregend zu wissen, in ein anderes Land wortwörtlich einzutreten. Die erste Zone, die ich gepäckbeladen überfahren hatte, war die deutsch-schweizerische. Spätestens Spätestens die Lebensmittelpreise verrieten mir, dass in der Schweiz ein anderes Lüftchen weht. Durch meine Arbeit in der Heilerziehungspflege und zugegebenermaßen auch durch meinen recht einfachen und sparsamen Lebensstil hatte ich doch in Deutschland einige Euros für die kommenden Monate beiseite gelegt. Gemeinsames Kochen und anschließendes Essen spart nicht nur Geld und Ressourcen, sondern Menschen auch verbindet, war das immer wieder ein willkommener Eisbrecher, egal in welchem Land. Beim Schnippeln, Brutzeln und Schmatzen entdeckte ich Vorlieben und Gemeinsamkeiten, gut, manchmal auch nicht. Der Besuch eines Wagenplatzes in Basel, einem Ort, an dem Menschen unkonventionell in Bauwägen, Caravans oder ähnlichen mobilen Unterkünften lebten, hat mich nicht nur deshalb nachhaltig geprägt. Zwar sind Nudeln mit Tomatensauce aus der Dose einladend für Radsportler, doch waren sie nicht der einzige Grund, warum ich mit Josef und Esther, die ursprünglich aus Litauen kommen, heute noch Kontakt halte. Die unkomplizierte und gastfreundliche Art und ihre Anteilnahme sowie Begeisterung an der Tour ließen mich sofort ins Herz schließen. Für einige Tage fand ich auf dem doch ziemlich grauen Fleckchen Erde zwischen Holzpaletten und ausgedienten Metallgestellen Ruhe. Genug Ruhe, um ein Buch zu lesen, ausreichend Ruhe, um im Schlafbauwagen mit riesigen Fenster die Sterne bewundern zu können und meinen belasteten Körper durch vermehrten Schlaf zu stärken. Na, und der Geruch des verbrannten Schokoladenkuchens, den Esther zum Nachtisch zaubern wollte, der steigt mir jetzt noch in die Nase. Geschmeckt hat er trotzdem, denn Liebe geht durch den Magen. Da spielt der Schweizer Lebensmittelpreis auch keine Rolle mehr. Die Zeit in Frankreich war atemberaubend. Einen Monat lang spürte ich die angenehme Hitze der sanften Sonne auf meiner spanischen Herkunft anmutenden Haut. Oktober, ein Monat nach der Abreise, ein besserer Zeitpunkt zum Radeln kann auch kaum gewählt werden. Besonders war nun, ich war das erste Mal allein unterwegs. Die beiden Jungs, die mich bis dahin begleiteten, hatten sich aus unterschiedlichen Gründen verabschiedet. Ich genoss die Einsamkeit. Nach der Trennung von meinen Kumpanen schlief ich nun statt im Plastik unterm Himmelszelt. Ganz im Vertrauen, nicht von Tieren angeknabbert oder von Nachteulen verjagt zu werden. Warum nicht? Ein schöner Tausch. Doch um den Kontakt zu inspirierenden und hilfsbereiten Menschen kam ich nicht drumrum. Oft wurde ich eingeladen zu Reis mit gegrilltem Gemüse, Käse und Brot. Mir wurden ausrangierte Jeanshosen geschenkt und nicht zu wenig war die ein oder andere Party oder Studentenfete drin. Ich freute mich über das Angebot einer herrlichen Dusche, noch mehr über den Genuss eines Bades. Einmal gab es eine Tangostunde gratis. Das war neu für mich. Argentinische Klänge im Süden Frankreichs. Doch wo das eine endet, wird was Neues beginnen. Dementsprechend stolz war ich, als ich endlich das marineblaue España-Schild mit den 12 gelben Sternen auf dem Hügel Kataloniens abfotografierte. Phare du Cap Sever. Ein Bild, für das ich keine Kamera gebraucht hätte. Es hat sich auch so in mein Gedächtnis eingebrannt. Die Wochen an der Küste, die ich größtenteils mit zwei Freundinnen aus Deutschland dort verbrachte, waren wiederum für sich sehr lebendig. Diesmal machte ich die Erfahrung, mit zwei Frauen in einem Zelt zu schlafen. Ich genoss es, unser gemeinsames Frühstück jeden Morgen zu zelebrieren, was hieß, Haferbrei mit Obst zuzubereiten und unsere Musik aus der Boombox abzuspielen, während vor uns die Sonne ihr schüchternes Gesicht zu zeigen begann. Das Rauschen des Meeres in der Nacht streichelt noch immer meine Ohren. Angenehmer als das Schnarchen unter der Plane. Und ja, auch die Gefährtinnen, ungewaschen, können riechen. Ich war sicher, nicht nur der Geruch, doch Hunger, Hitze und Anstrengung machten mir irgendwann doch zu schaffen. Ich war mürbe geworden, nicht mehr trittsicher genug, ausgelaugt, mehr als ich mir eingestehen wollte. Die tägliche Suche nach einem Schlafplatz, die Pflege des Körpers, oft öffentlich unter der Stranddusche, die Auseinandersetzung mit und in einer anderen Sprache erschöpfte mich auf Dauer, zwang mich in die geschundenen Knie. Bitter, war ich doch so euphorisch gestartet, hatte ich doch so viel Energie und Beistand während all der Zeit mitbekommen. Doch es half nichts. Wehmütig ließ ich meinen treuen Begleiter letztendlich in Valencia stehen. Nach 2000 Kilometer war Schluss. Halt, nicht ganz. Ob ich doch noch einen Weg nach Porto gefunden habe oder ob ich kleinlaut zurück nach Nürnberg gereist bin, das steht auf einem anderen Blatt. Und trotzdem weiß ich nun, ich möchte mein Fahrrad besteigen, ich möchte damit fahren, wohin ich will. Grenzen überschreiten, ich kann mir vorstellen, was Freddy damit meinte.